Zentrale der Raumfahrtbehörde hat einen dringenden Auftrag für Sie. Ich bin Grundsatz. Manche nennen mich den Weltraum-Cowboy. Yeah. Die anderen nennen mich den Gangster der Liebe. Wiederum andere nennen mich Borissa. Denn ich sag, wie die Dinge wirklich sind. Leute reden über mich, Baby. Sagen, ich tu dir weh. Mach dir keine Sorgen. Oh nein, nein, nein, nein. Weil ich ohne dich nirgendwo hingeh. Ich bin großer, ich bin Spinner. Ich häng als Poster in dein Zimmer. Ich häng als Poster in der